Deutschlandfunk. Hörspiel. In unserer Hörspielreihe Urlaub vom Leben senden wir ein Hörstück von Ulrike Voßwinkel und Ulrike Hage, Exakte Vision. Das Stück erzählt die Geschichte einer zur Legende gewordenen Liebesbeziehung. Helen Hessel ist die Frau zwischen den Schriftstellern Franz Hessel und Henri-Pierre Rocher. Sie lernte die beiden engen Freunde 1912 in Paris kennen. Helen heiratete Franz 1913, Pierre wurde später ihr Geliebter. Er schrieb einen Roman, François Truffaut machte daraus den berühmten Film Jules und Jim. München und das oberbayerische Hohenschäftlern waren die Schauplätze der Affäre in den Jahren 1920-21. Die Liebenden trafen eine Verabredung für ein Tagebuch, in dem Franz, Pierre und Helen die Erlebnisse jeweils in eigenen Worten festhielten. Rocher und Franz Hessel dienten ihre Aufzeichnungen als Romanvorlagen. Helen Hessels Schriften blieben Tagebuch, erst 1991 in Französisch erschienen als Journal d'Hélène, Lettres à Henri-Pierre Rocher. Dieses Journal wurde ein Hörspiel, ein Vorfilm zu Jules und Jim, den nur sie gesehen hat. Eine exakte Vision. Außerordentlich vielfältig sind die Darstellungsformen ihres Tagebuches. In lebendiger, fast sprunghafter Abfolge gibt es Zeichnungen, Diagramme, Auflistungen und Dialoge in Englisch, Deutsch und Französisch. Diese Originale werden Spiel- und Soundelemente eines filmischen Szenarios. Exakte Vision. Helen Hessels Jules und Jim. Von Ulrike Voßwinkel und Ulrike Hage. Du bist der Riese, der mich von einem hohen Felsen aus ins Meer geworfen hat. Ich bin ganz tief unter Wasser. Wenn das Tagebuch fertig ist, wird das geschehen, dass mein Kopf die Wasseroberfläche durchstößt, dass ich schwimmen werde und dass ich den Himmel wieder sehe. September 3, 1919. Lieber Pierre, Franz braucht Sie. Kommen Sie so schnell wie möglich. Die Situation ist verworren. Nicht verzweifelt, aber immerhin. Wir suchen nach Möglichkeiten, das zu ändern. Das geht zeitweilig, aber wir finden keine Lösung. Er ist ein so wunderbares Wesen. Wie ein eingeschlafenes Buch. Oder tot. Vielleicht können Sie ihn aufwecken. Ich nicht. Ich meinerseits möchte Ihnen mein ganzes Durcheinander erzählen und alles andere. Und wenn Sie als Feind kommen, fordere ich Sie zum Kampf heraus. Bonne chance, Helen. Das Spiel der indiskreten Fragen. Welchen Gesichtszug liebt ihr am meisten im Gesicht eurer Geliebten? Das archaische Lächeln. Das gilt für beide, an die ich denke. Ich bin beleidigt. Denke an René. Haben deine allernächsten Wünsche mit Liebe zu tun? Ja. Es geht um sexuelle Liebe. Ich weiß. Ich kenne doch Helen. Revanche. Ich bin zufrieden. Alle stellen sich vor, dass es Pierre ist, an den ich denke. Die Stille ist mir peinlich. Hohenschäftlern, Dienstag, 10. August 1920. Franz in München. Weißes Kleid, ein Kind an jeder Hand. 5 Uhr. Der Zug kommt an. Ist das Pierre? Ich erkenne ihn nicht wieder. Ich weiß genau, dass er es sein muss. Er kommt näher, blass, lächelnd, die langen Arme noch länger durch 2 Koffer, die wie Gewichte daran hängen. Wann werden seine Arme frei sein? On se serre la main. Ich schaue ihn kurz an und freue mich darauf, ihn später richtig in Augenschein zu nehmen. Die Erdkugel. Skandinavien. Die Köpfe von Helen und Pierre Sombras. Die Füße am Südpol. Die 4 Arme umschließen die ganze Welt, die herumwirbelt. Pierres Kopf erscheint an einem Fenster, das wir noch nie geöffnet haben. La tête de Pierre au milieu. Toute la maison vivante. Er ist wie ich. Schöne Neugierde. Ich verstehe, dass Franz uns beide liebt. But Aber wenn sie wieder anfangen, in meiner Gegenwart miteinander zu reden, als gäbe es mich gar nicht, könnte ich mich hier nicht durch einen Sprung in die Seine rächen. Dann muss ich etwas anderes erfinden, um ihnen Angst zu machen. Pierre liest aus seinem Don Juan vor, den Franz übersetzen wird. Pierre lässt mich ein Kapitel aussuchen. Don Juan et la passante. Erst schüchtern, dann liest er wundervoll. Boban, wie stellst du dir Don Juan vor? Mittelgroß, schlank, elegant geschnittene Anzug und Stiefel. Und du? Ich? Ich habe keine Fantasie. Ich stelle mir vor wie Pierre, wie den Autor. Tout à fait. Dimanche, 15 août. Pierre bekommt ein Telegramm. Er fährt um 2 Uhr mit Boban nach München, um Karl Sternheim zu treffen. Abends Koch, Franz und ich auf der Matratze. Die Tür ist offen. Großartige Nacht. Koch erzählt. Traurig sein Leben. Traurig, mit diesen beiden Männern zusammen zu sein, die nicht interessiert sind. Es scheint mir, dass viel Zeit verfließt, dass die Erde sich dreht. Traurig, Franz und ich. Allein. Dienstag, 17. August. After Dinner. En cause. Ich trödle herum. Brüskement sage ich zu Franz: Wir gehen jetzt spazieren. Pierre und ich. Auf dem Weg, ich fühle mich gut, erzähle. Keine Schwierigkeit zu sprechen. Über die Landwirtschaft, die ich im letzten Jahr in Pommern lernen wollte. Über die Ehe mit Franz. D'ailleurs, il est un saint. Franz ist ein Heiliger. Er hat mich allein gelassen. Er hat es nicht begriffen, als ich ihn das erste Mal betrogen habe. Er schaut nie hin. Er möchte, dass ich glücklich bin, sogar wenn ich ihn betrüge. Ich hasse es, wenn er mich alles machen lässt. Ich mache manchmal blöde Dummheiten. Vielleicht, um ihm ein Schauspiel zu bieten. Au fond, je l'aime beaucoup. Aber ich brauche Leben und Bewegung. J'ai eu un tas d'amour. Eine Menge Liebhaber. Vielleicht übertrieben. Sie haben mich ganz unsicher gemacht. Ich weiß warum. Ich will etwas von ihnen. Ich will, dass sie vollkommen schön sind. Perfekt. Das ist es, was ich denke. Wenn ich ein Mann wäre, wäre ich wie sie. Er beginnt von Liebe zu sprechen. Ich bin überrascht. Ich frage mich, ob ich richtig gehört habe. Warum erfindet er etwas? Ich glaube ihnen nicht. Ich sage, dass ich schrecklich bin in der Liebe. Das geht sie nichts an. Wir sind auf einem steilen, abschüssigen Weg mit vielen Steinen. Die Sterne zeigen mir die Richtung an. Ich will ihn nicht lieben. Ich bin darauf überhaupt nicht vorbereitet. Je suis une femme seule. Wir verstehen uns. Wir wollen gegen diese Versuchung ankämpfen. Umso besser, wenn wir sie töten. Ich habe Sehnsucht. Ich liebe ihn auch gar nicht. Ich werde mich die ganze Nacht nach ihnen sehnen. Ich zweifle an allem, was er sagt. Ich möchte mit ihnen zusammenbleiben, rauchen, endlos weiterreden im Kerzenschein. C'était joli. Im Garten, dunkel unter den Bäumen. Du glaubst, dass wir geflirtet haben? Seine sanfte Stimme. Dürstig. Aber er ist charmant, dein Pierre. Ich habe noch nie einer Versuchung widerstanden. Mittwoch, 18. August. Idee, heute Abend nach Starnberg zu wandern. Man packt den Rucksack. Vorfreude. Ziehe die Leinenkorsage an. Grauen Rock, schwarze Schuhe. Fanny als Lady verkleidet. Seidenkleid, weiße Schuhe. Franz nimmt Aspirin. Fühlt sich miserabel. Der See. Schöne Entourage für Pierre und mich. Eine Scheune. Wir könnten darin schlafen. Viele Nächte noch vor uns. Im Wald. Keine Zigaretten. Ich zünde Pierres Pfeife an. Mit gesenkten Augen. Je baisse tes yeux. Schock. Ich küsse deine Augen. Meine Knie werden weich. Fanny redet dummes Zeug. Sie essen Schokolade, wegen unserer Küsse, die nicht zu überhören sind. Ich schäme mich kein bisschen. Unsere Arme, unsere Beine, unsere Münder, seine Kraft, sein Atem, sein Geruch. Ich vermische mich mit ihm, er vermischt sich mit mir. Je suis dans le vrai. Ich bin am Leben. Vagabundin. Frei. Alterslos. Ich rauche Piers Pfeife. Er legt seinen Kopf auf meinen Schoß. Ich weiß nicht, ob ich sie liebe. Ich bin ganz ruhig. Ich erzähle, dass Franz gesagt hat... Ich kann mich nicht darüber aufregen, dass du jeden August nächtliche Spaziergänge mit einem meiner Freunde machst. Jeudi, 19 Uhr. Koch kommt an. Wir erzählen von der Nacht am Feuer. Warum kommen Sie nicht mit uns? Es ist so schön. Ich gehe lieber schlafen, wenn es Nacht wird, und stehe morgens früh auf. Aber das ist ziemlich langweilig, nicht? Ich will, dass Koch auch spielt. Egal, ob er daran zugrunde geht. Ich ziehe meinen Fuchspelz über den roten Pyjama. Weißes Tuch. Setze mich auf den kleinen, runden Tisch in der Ecke des Esszimmers. Pierre und Franz sitzen vor mir auf der Matratze. Lächeln, schauen mich an. Unser General sieht heute Abend ganz schön aus. Niemand kann so lieben wie ich. Die Liebe umgibt mich wie ein Duft. Zum Dank liebt man mich in allen möglichen Figurationen. L'indépendante. Mich. Mich, die Unabhängige, die nur sich selbst verantwortlich ist. Rein. Und frivol. Hilfst du mir? Toujours. Liebst du mich? Jusqu'à mort. Pierre, wir umarmen uns. Er schaut mich an. Ich bin mir schmerzlich meiner Hässlichkeit bewusst. Gefühl von Fehler und Betrug. Bemühe mich daran zu denken, dass das die Liebe nicht verhindert. Ich schaue ihn an. Was für ein Anblick. Ein Mann, den ich nicht kenne. Er sagt zärtliche Worte. Mon nom chéri, mein Engel. Sein Mund, seine Zähne. Kopf eines Gottes, eines Dämons, eines Tieres. Die Augen weit offen. Er ist verrückt. Seine in Unordnung geratenen Haare bedecken seine Stirn. Keine Spur von Intelligenz mehr. Ein irrer Gott, vom Glück gefoltert. Er ist ich. Ich lächle mich an, indem ich ihn anschaue. Je suis heureuse. Freitag, 20. August. Aufwachen. Träumereien. Pierre. Désir. Ich will nicht nachgeben. Ich errichte eine Mauer gegen ihn mit den Dingen, die ich lächerlich oder mediocre an ihm finde. Franz neben meinem Bett. Glaubst du, dass Pierre mich ein bisschen liebt? Franz flüchtet aus dem Zimmer. Pierre frühstückt schnell, bevor er abfährt nach München. Kühles Adieu. Konventionell. Lasst euch nicht stören. Ich gehe in das Zimmer von Franz, noch bevor Pierre gegangen ist. Ich muss sofort etwas tun. Tisch nach draußen. Ich ändere meinen weißen Pyjama. Ich schneide einen Zug auf mein Glück. Intensive Arbeit. Es geht schnell. Fanny will mir helfen. Sie tut es ängstlich. Muss alles nochmal machen. Kein Genie. Abends beim Ausziehen, plötzlich Angst. Was macht er gerade? Pierre? Ich kämme mich. Ziehe den Pyjama an. Schaue in den Spiegel, finde mich attraktiv. Ich habe eine solche Überfülle von Dingen, die ich ihm erzählen will, zeigen will. Das war erst die winzige Andeutung eines Anfangs. Ich bin nicht mehr besorgt. Pierre am Gartenzaun. Ich laufe in seine Arme. Er soll mich verschlingen. Ich möchte in ihn eindringen wie ein Blitz in einen Berg. Ins Wasser. In einen Baum, in die Erde. Nicht von oben in seinen Kopf. Ich möchte aufrecht in ihm sein. Sonntag, 22. August. Pierre erzählt, dass seine Mutter mich hassen würde. Dass sie ihn nicht als Mann einer Frau sehen will, die ihn sinnlich verführt. Was will er denn? Mir seine Grenzen zeigen? Hat er Angst, dass ich ihn heiraten will? Ich habe gar keine Lust dazu. Aber er will nicht. Das ist eine Herausforderung. Er ist vorsichtig. Ich, freie Abenteurerin, finde das beklagenswert. Das ist total ungleich. Ich bin neugierig, wie weit ich Kochs Leidenschaft treiben kann. Montag. Im großen Zimmer. Ich umarme Pierre. Ich tanze. Werfe die Beine hoch. Franz sagt: Be careful. Pierre will wissen, warum. Sie ist stärker als wir alle. Im ersten Stock. Ich habe den Fuchspelz auf meinem Kopf. Koch im Schaukelstuhl. Pierre auf dem Bett von Franz. Ich auf dem Boden. Wir sprechen über die Bonbonniere, wo ich gerne als Tänzerin auftreten würde. Pierre sagt, er würde auf mich setzen wie auf ein gutes Pferd. Wenn sie will, wird sie Erfolg haben. Ich höre meine Stimme, die sagt, ich will. Koch zweifelt daran, dass man in meinem Alter mit dem Tanzen beginnen kann, ohne frühere Ausbildung. Sie war ihr ganzes Leben lang Schauspielerin. Man soll nicht gleich mit dem Gedanken an Erfolg anfangen. Man sollte nur mit dem Gedanken an Erfolg anfangen. Ich mag gern, wie die Stimmen von Pierre und Koch sich über mir kreuzen. Wie Telegraphendrähte mit verschiedenen Stromstärken. Dienstag. Also, du bist verliebt in Pierre? Ich fürchte ja. Umso schlimmer für ihn. Er wird leiden. Und ich? Du? Nein, du nicht. Du hast kein Herz. Mittwoch. Bist du krank? Nein. Du bist unglücklich? Oui. Wegen Pierre? Lässt er dich leiden? Oui. Was tut denn der Unmensch? Ich prefere Bourbon. Ach, ich wusste es doch. Du bist so blöd wie alle Frauen. Bourbon hat mir alles erzählt. Sie ist ebenso wütend wie du. Er hat genau dieselben Sachen zu ihr gesagt wie zu dir. Dass er ein Kind von ihr möchte, dass sie die einzige Frau sei, mit der er sich das vorstellen könnte, dass er bei ihrem Anblick schon gewusst habe, dass er nicht sterben könnte, ohne sie nackt in den Armen gehalten zu haben. Lass ihn sein, diesen französischen Don Juan. Er ist es gar nicht wert. Erst warst du es, dann Bourbon. Als nächstes komme ich dran. Ich bin vollkommen wach und aufmerksam, objektiv und interessiert. Als ob alle meine Kräfte, die ich zum Spielen geschickt hatte, an einen inneren Faden gebunden wären. Wenn ich an dem Faden ziehe, kommen sie zu mir zurück. Don Juan et les deux sœurs. Don Juan und die beiden Schwestern. Ein Geräusch wie von einer Tür, die gut schließt. Diese Situation muss man auskosten. Muss sofort Pierre sehen. Muss sofort Pierre sehen. War es nett, Bourbon zu küssen? Pierre, doch kein Verdacht. Er lächelt. Und du könntest nicht sterben, ohne sie in deinen Armen gehalten zu haben. Ich beobachte ihn. Er hat verstanden. Sag mir, war sie éblouissant? Er sieht angespannt aus. Es ist ihm peinlich. Er ist nervös, unsicher. Ich schaue ihn mitleidslos an. Ich erkläre sie später. Ich habe gewonnen. Sofort, wenn du willst. Er ist schwächer als ich. Stolz auf meinen Sieg. Sag mir alles, was du wissen willst. Ich kann auf jede Frage antworten. Er spielt, als ob ich ein kindlicher Partner wäre, mit dem man schummeln kann. Vielleicht habe ich auch ein bisschen mit ihr geflirtet, weil ich an dich gedacht habe. Ich bewundere, wie er kein Argument zu seinen Gunsten auslässt. Nicht nur natürlich. Sie war sehr charmant. Wie ein Mosaik rund um das Wesentliche, das ausgespart wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich das etwas angeht. Ich wusste, dass ich viel riskiere, aber ich habe es trotzdem getan. Ich finde, es ist das perfekte klassische Plädoyer. Altmodische Komödie. Don Juan et les deux sœurs. Commence la bataille. Der Mond. Ich rolle mich in meine weiße Decke ein. Pierre und ich im Garten. Ich muss Koch verführen. Wie mühsam. Ich bin wütend auf Pierre, dass er mir so viel unnötige Arbeit macht. Vision exacte. Froide. Muss nur noch den Ort aussuchen. In Kochs Zimmer? En plein air? Unbequem, aber notwendig. Pierre legt seinen Arm um meine Schulter. Ich fühle nichts. Je ne ressens rien. Er spricht. Ich höre nicht. Er küsst mich. Immer noch nichts. Aucune sensation. Ich werfe mich an seine Brust. Er hält mich ganz fest. Nichts. Anästhesie. Ich möchte weinen vor Enttäuschung, dass all das vorbei ist. Die Verwirrung. Die Freude, die Erregung. Gehen Sie weg, Pierre. Also ist es aus? Oui. Er ist blass, ausgelöscht. Er geht zur Tür. Pierre! Pierre! Helen. Pierre geht ungeheuer respektvoll mit seinem Geschlecht um. Je te regarde. Manchmal ärgert er sich über dessen Selbstständigkeit. Je te prends. Er konstatiert seine Bewegungen. Er gehorcht ihm, wenn es möglich ist. Je sleep sur ton épaule. Aber son sexe est aveugle. Good night. Hab keinen Blick für die praktischen Möglichkeiten. Je te regarde. Ton sexe, c'est ton Dieu. Et c'est your God. Ich will nicht genauer darüber nachdenken. Je sleep sur ton épaule. Gegenwart eines Dritten. Good night. Good night. Er schläft jetzt. Je te regarde. Mittwoch, 1. September. Franz bringt mir die Post ans Bett. Die Schrift von Pierre. Élan de désir. Joie, Excitation direkt. Er schreibt: Ich bin fast krank, weil ich nicht bei dir bin. Wenn es heute Abend einen Zug gäbe, würde ich ihn nehmen. Enttäuschung, fast krank. Ich möchte hätte, lieber nicht wissen, wenn es einen ob Zug du mit Wäkin oder wenn Branka aber geschlafen hast. Der Vorhang fällt. Pause. Leiden. Hast du einen schönen Liebesbrief bekommen? Nein, nicht schön. Du bist schrecklich. Ich kann mir vorstellen, wie du die Briefe gelesen hast, die ich dir geschrieben habe. Man ist unschuldig. Man liebt. Man gibt sich in aller Einfachheit. Und da kommst du und suchst die Fehler. Ich werde Pierre Ratschläge geben, wie er Helen schreiben soll. Angebetete Helen. Erinnerung. 14 Tage nach der Hochzeit. Franz sagte, ich habe ein kleines Gedicht für dich gemacht. Verzeih mir, Liebchen, und hab Erbarmen, dass ich nicht gestorben bin in deinen Armen. Dimanche, 19 September. Regnerisches Wetter. Wind. Spät aufgewacht. Die Tage in Hohenschäftlern sind so wie Tage an Land für die Matrosen. Ich werde euch Penthesilea vorlesen. Auf dem Fensterbrett. Pierre neben mir. Ich fange an, dass ich mit Flügeln weit gespreizt und rauschend die Luft zerteilt. Amour brûlant für die Form, die das sein möchte. Penthesilea. Und wer von Herzen liebt, kann schon verlangen. Das eine für alles das andere auf Spiel setzend. Essayons, trouvons. Gejagt und jagend. Das betrifft mich rundherum. Diese Kraft, die Schönheit ist. Dass ich mit Flügeln weit gespreizt und rauschend die Luft zerteilt. Wunsch Pierre, das verständlich zu machen. Es geht um große Dinge. Es ist ganz wichtig, dass er versteht. Ich bin es, die da mit ihm spricht. Ich muss ihm das klar machen. Ich lese mit großer Leidenschaft. Küsse, Bisse, lange. Das reimt sich. Und wer von Herzen liebt, kann schon das eine für das andere greifen. Habt ihr verstanden? Du hast zu schnell und zu emphatisch gelesen. Verzweiflung darüber, schwach und ohne Einfluss zu sein, wenn ich mich ganz hingebe. Ich bin verwirrt wie von einer Verletzung. Im Gegenteil. J'adore sa manière de lire. Ich habe alles verstanden. Er hat keine Macht über mich. Sage ich vor mich hin wie ein Motto. Und wenn ich diese Lüge zu meinem Schutz oft genug wiederhole, werde ich wieder frei sein. Es gibt kein anderes Schicksal als das von Penthesilea, um mich zu befriedigen. Encore, encore, Kämpfe, der Tod, Wonne. Wir halten uns, wir rollen um dich herum. Pierre, verlass mich nicht, ohne mich zu töten. Süßes Ausruhen. Friedlicher Schlaf. Stimmen im Garten. Boban und ich auf dem Balkon wie kleine Mädchen, die die Gäste ausspionieren. Marie Laurencin, die Malerin, ist gekommen. Sie ist liebenswürdig. Sie ist schön, gut angezogen. Helle Stirn, Bubikopf, Zähne mit Gold. Sie hat Stil. Sie ist sehr selbstbewusst. Sie behandelt sich selbst wie ein Kunstwerk. Und kalt. Ich mag ihre Kälte und ihre Haltung. Ich sehe keinerlei Konkurrenz zu mir. Sie wird immer das Gegenteil von mir sein, das andere Ende des Stricks. Ich finde mich weich und reich und gefährlich und einen Abgrund. Und ich liebe meine Genüsse und mein Leben. Sie hat so viele Qualitäten, die du nicht hast. Sie ist eine Künstlerin, schöpferisch. Verurteile sie nicht, die alles anfängt und nie etwas zu Ende bringt. Ich bin wie geblendet durch diesen unerwarteten Schlag und verletzt und traurig. Das ist hart und grausam und wahr. Dann ist es also nur der Erfolg, der zählt. Ich bin beleidigt. Jeden freien Moment nutzt du, um irgendeinen Mann zu treffen, anstatt zu arbeiten. Du bist unnütz und ohne wahre Kraft. Es kommt mir so vor, dass es leichter wäre, Erfolg zu haben, als ich selbst zu sein. Ich werde es ihm beweisen. Du, die alles anfängt und nie etwas zu Ende bringt. Es ist schön, dass er etwas von mir fordert. Er kann mir nichts Schöneres antun, als mich dazu zu bringen, alles zu versuchen, mich anzustrengen, meine Kräfte zu spüren. Jeudi, 23 September, München. Koch kennt den Weg. Ich laufe gern. Lass uns zum Aumeister gehen. Wir haben nicht genug Zigaretten. Koch kauft welche. Koch will alles für mich tun. Dieses Haus, darin hat er 1900 so und so viel gewohnt. Ich habe überhaupt nichts übrig für die Erinnerungen von anderen. Wir sind auf einem kleinen Weg, der in eine englische Landschaft führt. Unwahrscheinlich schön. Ein hoher Himmel, ganz hell und zartblau. Was hat sie nur dazu verführt, zu heiraten? Und ausgerechnet Franz? Das ist ganz einfach. Franz hat mir von Anfang an mehr Freiheit gegeben, als ich vorher hatte. Er ist so schwerfällig, eigentlich unerreichbar. Das hat mich wahnsinnig gereizt. Er hat mir so viel Raum gelassen für eine Offensive von mir. Ich mochte seine Art, sich nehmen zu lassen. Seine große, liebevolle Toleranz für mich und für alle. Der ideale Mann zum Heiraten. Die Leiden der Ehe auf ein Minimum reduziert. Diese beiden, Pierre und Franz, genießen es, Experimente mit Menschen zu machen. Sie treiben eine Art Vivisektion der Seele. Ich werde es nicht zulassen, dass sie dieser perversen Forschersucht zum Opfer fallen. Das klingt hart. Mir scheint vielmehr, dass die beiden meine Wünsche erraten und mir helfen, sie zu verwirklichen. Ach Helen, Sie sind blind. Sehen Sie denn nicht, dass weder der eine noch der andere Sie wirklich liebt? Man spielt mit Ihnen. Ja, Koch. So ist es auch gemeint. Wir spielen. Alle drei. Jeder auf eigene Gefahr. Es ist Helen, die dabei verlieren wird. Das kümmert mich nicht. Aber mich. Seit 10 Tagen denke ich an Sie, Tag und Nacht. Ich weiß nicht, was mir geschieht. Aber Sie können mit mir rechnen. Was soll das heißen? Dass ich Ihnen gehöre. Verfügen Sie über mich. Koch will mich vor meinem Leben retten. Ich würde sterben, wenn ich nicht mein Leben leben könnte. Pierre bringt mich vielleicht um, indem er mich leben lässt. Drittes Gebot für das Verhalten gegen allerlei Liebesanwärter. Du sollst den, der dich liebt, zum Äußersten treiben, auf dass er die Grenzen des Vernünftigen zu sprengen lerne. Ich liebe Franz sehr. Er ist ein großer Freund, oder nicht? Ja. Immer noch. Ich bedauere dich. Ich bewundere dich. Du bist zu kompliziert für mich. Ich war nicht der Herkules, den du brauchst. Wenn man dich lieben will, muss man auf jede andere Beschäftigung verzichten. Lundi, 4 Oktober. Franz arbeitet an der Übersetzung von Pierre's Don Juan. Es scheint mir, dass Franz den Text verdirbt, durch seine Art, ausgefallene Wörter zu suchen. Ich bin im Esprit von Pierre. Ich stoße auf Fehler. Ich kritisiere. Ich ärgere mich über jedes ungenaue Wort. Ich versuche, le mot juste zu finden. Es ist aufregend und schön, die einzig mögliche Lösung zu finden. Die Einfachheit der Wörter, der exakte Sinn. Wir arbeiten ernsthaft und leidenschaftlich. Franz gibt nach, nachdem er sich zuerst geärgert hatte. Pierre und ich verstehen uns auf Anhieb. Die Situation ist ein bisschen schwierig, entspannt sich aber gleich wieder durch die Vertrautheit, die uns eint. Mittwoch. Pierre bekommt eine Karte von seinem Verleger. Sein Pseudonym für den Don Juan klingt nicht gut. R. Rochemont. Rock Malemont. Wir suchen ein anderes. Pierre Grund. Warum denn nicht Pierre Rocher? Vorzüglicher Name. Perfekt. Ma mère se pose. Meine Mutter ist dagegen. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das Bild von Pierre hat sich auf einen Schlag verändert. Er ist ein kleiner alter Junge, lächerlich und abhängig. Er schreibt ein Meisterwerk, eines richtigen Mannes würdig. Und er will sich nicht dazu bekennen, wegen einer starrsinnigen Frau, die ich noch nicht einmal kenne. Verboten zu urteilen und ich urteile nicht, aber ich finde es zum Kotzen blöd, nicht Pierre Rocher zu nehmen. Vielleicht erinnere ich mich an zu viele Vollmonde. Jede Liebe hat ihren Vollmond. Idiotisch, diese Illusionen. Letztes Jahr liebte ich Tankmar. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es einen anderen Vollmond im Jahr davor mit einem Herrn. Aber wer war das bloß? Nach deinem Don Juan habe ich Lust, Donna Juana zu schreiben. Tu's doch. Montag. Kannst du dich an das genaue Datum erinnern, als wir das Fest bei dir gefeiert haben? Woban erinnert sich nicht genau. Wann werde ich wieder unwohl? Ich glaube, ich bin schwanger. Schon wieder? Du hast immer noch nichts gelernt. Immer dieselbe Chose. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht morgen. Vielleicht behalte ich ihn noch einfach. Tonnerre, du willst 9 Monate deines Lebens opfern. Das ist ja irre, diesen Pierre so zu lieben. Du hast schon 2 Kinder, für die du zu wenig tust. Warum noch eins? Das ist totaler Egoismus. Pierre möchte gerne ein Kind von mir. Er redet die ganze Zeit davon. Pierre, was tun? Ja, sprechen wir darüber. Auch mit Franz, wenn er will. Natürlich. Das ist auch sein Kind. Er hat unsere Liebe protegiert. Mino, im Gegenteil. Er hat uns gewarnt vor einem Kind. Das zählt nicht. Das Kind gehört uns allen dreien. Was schlagt dir vor? Du entscheidest. Aber das hängt von dir ab. Willst du es nicht haben? Ist schwierig im Augenblick. Wie sollen wir uns arrangieren? Welcher Name für den Kleinen? Welche Nationalität? Welche Religion? Und deine Pläne für die Music Hall, deine Kinder und die Familie? Dead blank. Schwarzes Loch. Meine Stirn gegen die Bretter gelehnt, die das Nichts begrenzen. Mein Herz, eine Mühle. Die Flügel, alte Rasiermesser. Was meinst du, Franz? Das ist eure Angelegenheit. Mino, du bist mein Mann und der Vater unserer Kinder. Bist du nicht mein Freund? Und der von Pierre und der unseres Kindes, das der Bruder unserer Jungen sein wird. Ich schlage vor, dass Franz und ich uns scheiden lassen und dass Pierre mich heiratet. Stille. Franz hat ein Lächeln um den Mund, das halb ironisch und halb geniert ist. Feierliche Hochzeit. Schmerz. Das finde ich zu Verachtung für Pierre. Ich kann es mir auch nicht so recht vorstellen. Franz hatte es gewagt. Es tötet und banalisiert. Ich verachte ihn auch. Er könnte aufstehen und Pierre ohrfeigen, der seine Frau nicht heiraten will. Leben. Ich werde das Kind von Pierre töten. Ich werde es aus meinem Bauch reißen lassen mit spitzen Instrumenten. Sie werden ihm wehtun. Meinem geliebten Kind. Wir werden eines Tages unseren Sohn bekommen. Pierre und ich allein. Liest du ein Schicksal? Er setzt sich auf mein Bett. Wir sehen uns an. Kein Hindernis. Ich brauche ihn. Keine Überlegungen mehr. Wir werden ihn nicht zufällig machen, sondern mit Absicht. Sein Mund auf meinen Mund. Ewigkeit. Willst du? Du würdest ihn so lieben. Ich weine. Du weißt noch gar nicht, was ein eigenes Kind bedeutet. Stille. Ich bin nicht gerade eine ideale Mutter. Um uns herum. Aber es ist ganz egal, wenn ich... Lange, keusche Küsse. Unser ältester Sohn ist tot. Pierre sagt mit Tränen in den Augen. Er wird wiederkommen. Zu hässlich für dich. Zu klein. Zu absurd. Ganz schüchtern. Weiß nicht, was die Liebe bedeutet. du der Meister. Nie vorher. Ich bin ganz dein. Ganz und gar. Hilf mir. Ich werde diesen Brief hassen. Zu hoch, zu tief. Du, ruhig. Merci. Tu me fais aimer toi. Je suis ce que tu m'imagines. Ich bin so, wie du mich träumst. Du hast mich besiegt. Dieses Mal. Ich werde wieder aufstehen und den Kampf von neuem beginnen. Ich werde wieder aufstehen und den Kampf von neuem beginnen. Auf der Straße in Schwabing. Bras-dessus, bras-dessous. Einmillerstraße. Rilke hat in diesem Haus gewohnt. Das Haus von Klee ist weiter unten. Die Pension von Koch. Er ist nicht da. Ich hinterlasse einen freundlichen Gruß mit Entschuldigungen. Und kommen Sie. Wir erwarten Sie. Kannst du dich noch an die ersten Tage erinnern, bevor wir uns verliebt haben? Ich glaube, ich habe sie ganz vergessen. Aber ich erinnere mich ganz genau, wie traurig ich war. Und an den Tag, an dem du in die Stadt gefahren bist. Und vor allem an die Seifenblasen. Und wie du mit dem Kindergewehr geschossen hast. Und an den ersten Tag, an den kleinen Zirkus. Und an das Geld, das du mir gegeben hast. Ich war so traurig, weil ich dachte, dass du mich gar nicht bemerkst. Das ist komisch. Wir erinnern uns an ganz verschiedene Sachen. Wir müssten ein doppeltes Tagebuch schreiben. Das wäre épatant. Helen fliegt durch den Himmel, lässt sich fallen. Steil aufrecht gegen den Himmel flammend. Dimanche, 26 September, Hohenschäftlern. Tanz doch jetzt einmal für uns. Anno, ich bin zu müde. Du wirst es nie tun, wenn du immer Ausreden findest. Ich würde sterben, wenn ich es euch nicht zeigen würde. Ich verspreche euch, ich sage, wenn es soweit ist. Also dann kommt. Habt ihr Lust? Wir gehen nach unten. Ich habe Angst, in Ohnmacht zu fallen. Mein Herz klopft. Aber es ist schon fast überstanden. Der Entschluss war der Beginn. Franz sitzt auf dem Tisch. Pierre steht daneben. Das Grammophon. Tango. Ich tanze. Heilige Sebastian. Die Blicke, die Pfeile. Später sind meine Augen geblendet, tot. Die Augen der anderen tun die Arbeit und schauen. Sonntag, 10. Oktober, Hohenschäftlern. P Pierre und ich sprechen über unser Tagebuch. Werden wir die Daten zusammenkriegen? Es sind über 60 Tage. Hilfst du mir? Toujours. Liebst du mich? Jusqu'à ma mort. Wann werde ich das schreiben? Wahrscheinlich nie. Und außerdem ist es ziemlich gefährlich. Es wird meine Liebe zu Pierre töten. Hilfst du mir? Toujours. Liebst du mich? Jusqu'à ma mort. Es ist trotzdem eine große Versuchung. Ich blättere in seinem kleinen Notizbuch. So viele Dinge kommen wieder ins Bewusstsein. Ich beginne, sie aufzuschreiben. Pierre, Pierre, des moments Tagebuch, où je tombe. Et tears me to you. À d'autres moments, j'ai peur que tu ne comprendras pas. Surtout, je suis passionnément intéressée. Je prendrai le petit cahier Notizen à Berlin avec moi. Dieser Augenblick, writing to you, ist Grenze zwischen Travail, Journal et Activité, Reise. I'm looking forward to remuer mes bras et mes jambes. I flinch myself into your arms, my man and me. Je t'embrasse wildly. Happy thing you, Pierre Rocher Grund. Helen. Berlin, 3.12.1920. So gut allein zu sein. Danke für das Telegramm. Ich habe Angst, dass das Tagebuch gefährlich wird. Boban verabscheut mich. Franz auch. Koch ist wütend. Und du? Keiner schreibt mir. Ist das Tagebuch so schlimm? Je n'ai encore jamais résisté à une tentation. Hohenschäftlern, 7. Juli 21. Es ist zu wenig zu sagen, je t'aime. Richtiger wäre, du gibst mir alles, was ich brauche, ohne eine Leere zu hinterlassen. Du machst mich glücklich. Du gibst mir Kraft, Freude. Du wiegst mich, du beruhigst mich. Ich bin unvollständig ohne dich. Ich habe alles getan, wofür du mich geschlagen hast. Ich möchte diesen Brief zerreißen. Ich möchte, dass du siehst, wie dicht und schwer und konzentriert meine Liebe zu dir geworden ist während der Wintermonate, in denen ich mich im Spiegel immer hässlicher und weniger deiner würdig werden sah. Der pessimistische Ausdruck in meinem Gesicht. Verquält. Allein ohne die Kinder. Ohne die Liebe von Franz, der sich Boban zugewandt hat. Und dann dieses Tagebuch, das ein einziges Pierre, Pierre ist. Je mehr ich mich bedauernswert fand, desto mehr sah ich mich abhängig von dir und auf dir lastend, indem ich dir treu war. Bei unserem letzten Treffen in München habe ich nicht das Gleichgewicht gefunden zwischen meiner verzweifelt absoluten Liebe und deiner fröhlichen und charmanten. Und du fandest mich hässlich. Ich habe alles, was ich gemacht habe, Koch eingeschlossen, getan, um mich von dem zu viel an Liebe zu heilen und dir eine Chance zu geben, mich aus deinem Leben zu verbannen. Ich garantiere dir nicht, dich nicht zu töten. Aber ich garantiere dir, mich eher aufzuhängen, als mich an dich zu hängen, wenn du frei sein willst. Pierre, ich bin dein. Ich liebe dich. Alle diese Sachen liegen hinter uns. J'aime mon amour pour toi. Verachte mich niemals, Pierre. Ich lege mich in deine Arme. Schreib schnell. Willst du mich als Mutter deines Sohnes telegrafiere, oui oder non? Helen. Exakte Vision. Helen Hessels, Jules und Jim. Hörspielbearbeitung Ulrike Vosswinkel. Komposition Ulrike Hage. Mit Merit Becker, Helen Hessel. Andreas Grotgar, Franz Hessel. Tonio Arango, Pierre-Henri Rocher. Judith Engel, Fanny. Matthias Matschke, Koch. Katharina Frank, Boban. Flügel, Schreibmaschine und Elektronik, Ulrike Hage. Klangskulpturen, Merit Becker. Aufnahmen, Jonas Bergler. Assistenz, Philipp Brühl. Realisation, Ulrike Hage. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2004.